Podcast Versuchslabor. So, jetzt muss ich glatt noch mal ein bisschen rumprobieren hier mit dem H1. Wie das denn ist mit dem rechts und links? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Also alles nochmal aufgebaut, alles auf Anfang und mal schauen. Also, gut, bequem ist das dann nicht, wenn man so davor sitzt. Und ich glaube, das Problem mit dem rechts-links kommt dann erst, wenn man anfängt, auch rechts oder links sich an dem Mikrofon vorbeizubewegen mit dem Reden. Ja, mei. Ich weiß nicht. Was mich viel mehr stört, das habe ich eben auch getwittert hier noch zu dem Thema, dass das Ding einfach komplett aus Plastik ist. Das ist eigentlich viel schlimmer. Weil ich habe zwar so eine Schutzhülle dafür auch, aber wenn das Ding mal irgendwo auf der Bühne, wenn da mal einer irgendwie mal gescheiten Gitarrenverstärker draufstellt oder naja, nicht mal das, da muss nur einer mal irgendwie blöd, wenn es irgendwo rumliegt, mal drauftreten, da ist das Ding kaputt. Bin mir sicher, das hält nicht viel. Das wiegt ja auch nichts. Unschlimm ist, dass du jeden Berührung oder Klopfen oder am Gehäuse, wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, irgendwie jetzt noch die Lautstärke nachzuregeln von dem Eingangssignal, also von dem Mikro selber, das gibt einen riesen Krach. Der geht bum, tong, puff, puff, hast du nicht gesehen. Also unschön eigentlich dann. Also da kannst du nichts machen. Da musst du vorher alles eingestellt haben. Und wenn es dann zu leise war, hast du Pech gehabt. kannst du es nochmal von vorne machen, ne? Die ganze Geschichte. Ja. So sieht das aus. Na, mit diesem Technikzeug, da kannst du dich den ganzen Tag beschäftigen. Lieben langen Tag. Ja, pass auf, jetzt mal einmal zurücklehnen, mal gucken. So, ja, Räuspertaste hat das Ding zum Beispiel auch nicht. Das ist sowas, das finde ich ja fast schon mit am wichtigsten eigentlich. Das weiß ich aber nicht, das wird das H2N auch nicht haben. Obwohl, da ist irgend so eine Fernbedienung dabei, habe ich gesehen. Das ist natürlich schon praktisch, weil dann musst du nicht am Gerät selber rumfummeln, sondern dann kannst du das Ding vielleicht irgendwie in die Hand nehmen und dann kurz Pause drücken oder irgendwas, dann hast du das Gerappel nicht da an dem Gerät selber. Ich glaube, das hört man immer. Weiß nicht, in welcher Preisklasse man da einkaufen muss. Da musst du wahrscheinlich irgendwie. Ja, aber gut, mit dem Headset ist auch wieder blöd. Du willst ja irgendwas haben, was du unterwegs auch benutzen kannst. Du willst ja nicht immer mit so einem blöden Headset auf der Birne rumlaufen irgendwo. Ja. Nee, also ich nicht. Nicht, dass mich das jetzt optisch irgendwie stören würde, aber komisch, ne? Naja. Das wollte ich jetzt noch ausprobieren. Jetzt will ich das nämlich nochmal ins Outer City reinbasteln, hier das ganze Ding, was ich jetzt noch aufgenommen habe. Und nochmal ganz genau hinhören, wie das denn jetzt ist. Ich glaube, da ist auch noch ein Unterschied, ob du die Lautstärke fest einstellst oder ob du dieses komische, der hat doch diesen Autofokus, hätte ich vorher gesagt. Wie heißt das denn jetzt? Autolevel oder irgendwas kannst du da einstellen, dass der automatisch versucht, irgendwie immer die Lautstärke richtig zu halten. Vielleicht ist das auch noch komisch, ich weiß nicht. Naja, aber macht ja nichts. Wie gesagt, ich habe heute Zeit. Bin ja alleine, ich glaube, die Kleine oben, die schläft schon lange. Dann muss ich nachher nochmal schauen, ob da alles gut ist. Und nochmal Licht ausmachen vielleicht noch. Jo. Also, morgen habe ich frei. Eigentlich erst um irgendwann gegen Mittag wird die Lotte dann abgeholt. Und dann spielen tun wir morgen erst um 22.15 Uhr, habe ich gerade gesehen. Habe nochmal in meine Mails reingeguckt. Da insgesamt 6 Bands aufschlagen morgen. Naja, gut. Können wir machen. Da habe ich noch viel Zeit. Heute Abend kann ich noch aufnehmen, rumprobieren. Ja. Das packe ich aber dann auf meine andere Blogseite unter unveröffentlicht. Ja. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Es gibt ja auch noch das ganze Zeug, was ich gar nicht hier auf die Versuchslaborseite gepackt habe, sondern was so noch rumfliegt irgendwo oder wo ich sagte, das brauche ich jetzt nicht im Labor, sondern das will ich irgendwie aber auch nicht wirklich wegschmeißen. Das packe ich alles auf meinen Blog. Der hat so einen eigenen Reiter Podcast. Da findet man erstmal alle Folgen hier von Versuchslabor und dann noch diverse andere. Auch wenn ich für andere Podcasts irgendwie mal so einen Audiokommentar verschickt habe oder so, das sammle ich da alles so schön vor mich hin. Muss ja alles seine Ordnung haben. Nee, Quatsch, darum geht's nicht. Nee. Einfach um es da schön zentral an einer Stelle zu haben, das ist immer ganz gut. Mag ich, wenn das so ist. Naja, also, da probiere ich halt einfach noch ein bisschen rum. Und nächste Mal, ich glaube, den nächsten mache ich dann mit dem Diktiergerät hier von meiner Frau. Mal gucken, wie das dann klingt. Ja, schauen wir mal. Also, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Jetzt kommt das wieder, pass auf, jetzt mal rumpelt, pumpelt. Ich muss Stopp drücken. Yeah.